Deutschlandfunk, Information und Musik. Rote Nelken für Rosa und Karl. Die werden Vertreter der politischen Linken heute in Berlin-Friedrichsfelde niederlegen, am dortigen Grab von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Jedes Jahr um diese Zeit pilgern viele Menschen dorthin, diesmal vielleicht sogar noch ein paar mehr als sonst, denn in diesem Jahr jährt sich die Ermordung von Luxemburg und Liebknecht zum 100. Mal. Am 15. Januar 1919 wurden die Wortführer der damaligen Arbeiterbewegung von einem rechten Freikorps erschossen. Im kollektiven Gedächtnis der politischen Linken aber, da leben die beiden weiter. Das zeigen die vielen Nelken an ihren Gräbern. Das zeigt auch die Tatsache, dass sie auf Gedenkveranstaltungen gerne nur bei ihren Vornamen genannt werden. Rosa und Karl, wie alte Freunde eben. Über das Erbe von Liebknecht und Luxemburg habe ich gesprochen mit Gregor Gysi. Er war lange Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, sitzt auch nach wie vor für die Partei im Bundestag und ist auch per Du mit Luxemburg und Liebknecht. Ja, das ist ja in meiner Partei sowieso üblich, dass man sich duzt. Und da Sie am weitesten Sinne dazugehören, fällt mir das Du da auch gar nicht schwer. Da ich Sie allerdings persönlich, wie Sie ja ahnen, nicht kannte, hatte ich natürlich keine Gelegenheit, Sie anzusprechen. Ja, die beiden so freundschaftlich beim Vornamen zu nennen, das klingt ja schon so ein bisschen nach Starkult. Was ist darüber hinaus noch übrig geblieben von Luxemburg und Liebknecht? Inwiefern spielen auch Ihre politischen Ideen heute noch eine Rolle im Selbstverständnis der Linken? Also ich glaube, dass beide für die deutsche Gesellschaft insgesamt eine wichtige Rolle gespielt haben und viele Konflikte deutlich machten. Beide waren in der SPD. Karl Liebknecht war ein entschiedener Gegner der Kreditgewährung für den Ersten Weltkrieg. Er war eben strikt gegen den Ersten Weltkrieg. Aber die Mehrheit der Fraktion der Sozialdemokratie beschloss, die Kredite zu gewähren für den Ersten Weltkrieg. Das ist zum Beispiel etwas, was in Erinnerung bleibt. Die klare Erkenntnis, dass der Krieg ein Fehler war, was ja heute auch kein Mensch mehr bestreitet. Aber damals sah das halt eine Mehrheit in der Gesellschaft anders. Bei Rosa Luxemburg ist es so, dass sie ja viel theoretischer tätig war als Karl Liebknecht. Da gibt es ja die berühmten Briefe, als sie im Gefängnis saß, ihre politischen Briefe. Und da will ich nur auf zwei Dinge hinweisen. Das eine, das kennen ja ganz viele, das ist ihre Aussage, dass Freiheit immer die Freiheit der Andersdenkenden ist. Und das ist ja wahr und wurde dann allerdings durch viele Linke oder solche, die sich links nannten, auch verletzt, grob verletzt. Und das zweite, was sie auch geschrieben hat, das ist übrigens auch interessant, da hat sie gesagt, natürlich kann es sein, dass nach einer Revolution erstmal ein paar einschränkende Maßnahmen erfordert sind. Aber dann darf man sie nicht feiern. Dann muss man sie als einschränkend bezeichnen und sagen, in welcher Frist man sie überholen will. Man muss sie als atypisch für die eigene Gesinnung bezeichnen. Und wissen Sie, das Schlimmste nach dem Mauerbau war ja nicht, dass kommentiert wurde in der DDR, ja, wir waren dazu gezwungen, was wir eigentlich nicht wollen. Es geht gegen unsere Natur und wir wollen die Leute nicht einsperren. Sondern der 13. August wurde dann auch noch gefeiert. Das ist genau das, was eben Rosa Luxemburg damals schon gerügt hat und sofort erkannt hat. Sie haben den berühmten Satz zitiert, Freiheit ist die Freiheit der Andersdenkenden, der ja heute gerne als Beleg für Luxemburgs demokratisches Verständnis des Sozialismus genannt wird. Es gibt da allerdings auch Stimmen, die sagen, so liberal, so friedlich war das alles gar nicht gemeint. Mit den Andersdenkenden meinte sie gar nicht alle, sondern womöglich nur die verschiedenen Auslegungen des Sozialismus. Ja, nur die verschiedenen Auslegungen der Partei. Ich habe das auch gelesen, auch nachgelesen, aber das scheint mir eine eher willkürliche Interpretation zu sein. Und vor allen Dingen musste sie schon deshalb ganz anders demokratisch gesinnt sein, weil sie ja ständig merkte, dass, weil sie anders dachte, sie verfolgt wurde. Und wenn sie dann eine bessere Gesellschaft wollte, musste sie ja versuchen, das wirklich anders zu sehen. Wissen Sie, außerdem, selbst wenn sie es eingeschränkt gemeint hätte, wäre es trotzdem ein wichtiger Satz gewesen, denn Sie wissen ja, die Auseinandersetzungen in der sowjetischen Partei und später auch in anderen Parteien waren ja geradezu hanebüchend, wenn du irgendeine Auffassung hattest, die halt die Führung oder besser gesagt der Führer nicht wollte. Liebknecht und Luxemburg waren nicht immer Säulenheilige für die politische Linke in Deutschland. Während der Weimarer Republik wurden sie ganz schön auseinandergenommen. Ironischerweise ja von der Kommunistischen Partei Deutschlands, die sie selbst mitbegründet hatten. Warum haben Luxemburg und Liebknecht die Funktionäre damals so provoziert? Das lag daran, dass eben Luxemburg wirklich demokratische Thesen aufgestellt hatte, sich eben auch kritisch mit den Ergebnissen der Oktoberrevolution auseinandergesetzt hat. Die KPD war ja dann enthauptet, weil eben Luxemburg und Liebknecht ermordet wurden. Und ich muss es mal sagen, auch Persönlichkeiten spielen in der politischen Geschichte eine Rolle. Und dann kamen eben andere Persönlichkeiten, die sich völlig unterordneten dem sowjetischen Willen, vor allen Dingen dann auch dem stalinischen Willen. Und so kam der Begriff des Luxemburgismus aus, indem man ein paar Thesen von ihr genommen hat, die vielleicht auch gar nicht immer alle stimmten, aber auch andere Dinge, und hat daraus gleich ein theoretisches Geflecht gemacht. Und insofern gab es immer beides. Arbeiter sind immer in die Gräber gegangen, jedes Jahr am Tag der Ermordung. Und gleichzeitig gab es immer auch eine politisch-ideologische Auseinandersetzung in der KPD, nicht nur in der deutschen, aber auch in der deutschen KPD mit beiden, vor allen Dingen allerdings mit Rosa Luxemburg. Inwiefern werden Luxemburg und Liebknecht denn heute noch mit der Spaltung der deutschen Linken assoziiert? Beide waren, Sie haben es gesagt, erst in der SPD, haben dann den Spartakusbund gegründet und dann der Gründung der KPD zugestimmt. Die Aufspaltung der deutschen Linken, auch das gehört also doch zu ihrem Erbe, oder? In gewisser Hinsicht schon. Man muss bloß Folgendes sehen, der Spartakusbund war ja noch innerhalb der SPD. Das war ja sozusagen eine Organisation in der Organisation. Und dann erst kam die Lostrennung. Und bis Dezember 1918 waren sich Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gar nicht so sicher, ob sie wirklich eine KPD gründen wollen. Sie hatten beide erhebliche Bedenken, aber letztlich haben sie dann doch zugestimmt. Und wenn sie angeführt hätten, wäre das natürlich eine ganz andere Form der Auseinandersetzung geworden, aber 15 Tage später wurden sie ja schon ermordet. Und das ist natürlich eine Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, denn irgendwie war die SPD zumindest indirekt daran beteiligt. Und natürlich, die KPD hat dann auch zum Teil eine Fehlentwicklung genommen. Wir hatten dann eben die Spaltung der Arbeiterbewegung. Die KPD beging ja viele Fehler. Zum Beispiel nahm sie schon an der ersten Wahl nicht teil. Übrigens gegen den Rat von Luxemburg und Liebknecht. Und wissen Sie, eigentlich müsste man das mal zusammen aufarbeiten. Also auch mit der SPD zusammen. Aber sowas findet ja kaum statt. Und wofür ich mich immer einsetze, ist für eine breitere politische Toleranz in Deutschland. Ich finde, die Linken müssen lernen, auch bekannte und vielleicht auch herausragende konservative Persönlichkeiten zu ehren. Und die Konservativen müssen endlich lernen, auch solche Persönlichkeiten wie Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu ehren. In Frankreich wäre das unkompliziert, aber in Deutschland, oh je. Trotzdem sind es aber doch zumindest teilweise immer noch dieselben Fragen, die eine Zusammenarbeit unmöglich machen. Also Sie haben es selber angesprochen, Luxemburg und Liebknecht hatten sich damals mit der SPD überworfen, weil die Partei Kriegskrediten zugestimmt hat. Und diese Frage, soll Deutschland sich an Kriegen beteiligen, die ist doch bis heute ein wichtiger Streitpunkt zwischen Ihrer Partei und der SPD, die auch einer Koalition auf Bundesebene wohl immer im Weg stehen würde. Ich weiß nicht, ob sie immer im Weg steht, aber wir können uns ja mal überlegen, wenn es auch blöde klingt, wer hatte nun recht? Diejenigen, die dafür waren, dass wir uns am Krieg in Afghanistan beteiligen, oder die, die dagegen waren? Also der Krieg hat nichts gebracht, auch nichts von den ganzen edlen Zielen, die mir erzählt worden ist, was sich in Afghanistan alles ändern soll. Nichts davon ist passiert. Wir haben getötet und unsere Soldaten wurden zum Teil auch getötet, haben große Schäden, wir haben sehr viel Geld ausgegeben und gesellschaftspolitisch in Afghanistan fast nichts erreicht. Vielleicht müssen wir über diese Fragen wirklich mal diskutieren und neu nachdenken. Aber letztlich haben Sie natürlich recht, es gibt eben immer unterschiedliche Interessen, auch in der Arbeiterbewegung. Das ist ja auch nicht nur eine einheitliche Gruppe. Trotzdem sage ich, eine Zusammenarbeit, die kann man auch anstreben. Bloß dann müssen eben beide Seiten kompromissfähig sein. Und ich sage immer meinen Leuten, der Kompromiss kann nie in der Richtung der Schritte bestehen, sondern nur in der Länge der Schritte. Alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen, aber sie können kürzer sein als von uns gedacht. Aber ob man das dann so beherrscht, wenn es soweit ist, weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich wünsche mir, wissen Sie, eine andere Offenheit, so ein bisschen eben, wie ich sagte, in der französischen Kultur. Wissen Sie, was die Franzosen im Kopf fertig kriegen? Die lieben Napoleon und Jeanne d'Arc. Man kann sich ja kaum zwei Leute vorstellen, die sich mehr voneinander unterscheiden. Wie kriegen die das hin und warum kriegen wir das nicht hin? Wir sind festgelegt. Wenn Sie schon bei Frankreich sind, Herr Gysi, lassen Sie uns noch über Europa sprechen. Sie sind ja auch Präsident der Europäischen Linken. Welche Bedeutung haben Liebknecht und Luxemburg für linke Parteien und Gruppen in anderen europäischen Ländern? Also ich sag mal so, für uns haben sie natürlich eine größere Bedeutung, weil sie ja so eng verbunden sind, auch mit der Novemberrevolution, mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, mit den ganzen Auseinandersetzungen, die anschließend auch in der Weimarer Republik stattfanden, dann allerdings ohne sie. Aber sie haben auch Relevanz für andere Parteien. Sie beschäftigen sich damit, aber ich würde sagen, nicht so intensiv wie die deutschen Linken. Das hängt natürlich auch immer mit der Nationalität der jeweiligen Persönlichkeiten zusammen. Ich habe mich zum Beispiel sehr für Gramsci interessiert, aber in Italien spielt er natürlich noch eine viel größere Rolle. In vielen Ländern Europas sind Rechtspopulisten derzeit auf dem Vormarsch, die in ihren Forderungen manchmal gar nicht so weit weg sind von der Linken. Sagen wir, es gibt zumindest hier und da Schnittmengen. Wie hätten Luxemburg und Liebknecht auf diese Entwicklung reagiert? Also ich glaube, sehr konsequent. Sie wären nie bereit gewesen, den Rechtsextremen entgegenzukommen, sondern sie hätten immer gesagt, wir müssen die Leute vom Gegenteil überzeugen. Das ist auch meine Haltung. Und ich glaube, dass so auch Luxemburg und Liebknecht gedacht hätten. Das ist nämlich ein Fehler, wenn du so ein bisschen entgegenkommst und sagst, naja, manche Arbeiter denken ja auch so, dann verwässerst du völlig und wirst letztlich immer unwählbarer. Ich glaube, dass man da einen anderen Weg gehen muss. Und was meinen Sie, Herr Gysi, hätte Rosa Luxemburg zu ihrer Fraktionschefin Sarah Wagenknecht gesagt, die sich ja zuletzt gegen offene Grenzen ausgesprochen hat? Das widerspricht doch nun Luxemburg, die jede Form von Nationalismus abgelehnt hat, oder? Also ich glaube schon, dass es zwischen beiden Widersprüche gegeben hätte, wenn sie sich kennengelernt hätte. Kann allerdings nicht leugnen, dass es wahrscheinlich auch Widersprüche von Rosa Luxemburg zu mir gegeben hätte. Na, damit hätten dann Sarah und ich leben müssen. Aber die Widersprüche wären eben unterschiedlich gewesen. Beim Nationalismus hätte sie mich nun nie erwischt. Aber ich sage nicht, dass Sarah nationalistisch ist, damit ich hier nicht falsch verstanden werde. Nur, man kann nicht die nationalen Lösungen für Herausforderungen suchen, die nur einmal international bestehen. Gregor Gysi von der Partei Die Linke über das politische Erbe von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Übermorgen, am 15. Januar, jährt sich ihr Todestag zum 100. Mal.